Abschnitt 8 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 2. Das Boot glitt von der Bucht in die stillen Gewässer der Breite hinaus und die ganze Schönheit der Szenerie erschloss sich dem Auge. Im Norden und Westen lag, wie das Boot die Mitte des Sees erreicht hatte, das Ufer hell und flach im Sonnenschein da, hie und da von Reihen dunkler Zwergbäume umsäumt und da und dort in den offeneren Zwischenräumen mit Windmühlen und rot bedachten Lehmhütten besetzt. Nach Süden verengerte sich die große Wasserfläche allmählich zu einer Gruppe von nah aneinander liegenden Inselchen, welche die Aussicht schlossen, während im Osten eine lange sich sanft hinschlängelnde Linie von Schilf den Windungen des Sees folgte und die jenseits liegende Wasserwüste dem Blicke völlig abschnitt. So klar und leicht war die Sommerluft, dass die einzige Wolke, die sich am östlichen Horizonte zeigte, in dem Rauchkräuseln bestand, welches ein 3 Meilen oder mehr entfernter Dampfer auf der unsichtbaren See zurückgelassen hatte. Wenn die Stimmen der Lustpartie schwiegen, ließ sich nah und fern kein Laut vernehmen, außer dem leisen Plätschern am Bug, während die Männer mit dem langsamen, gelassenen Schlage ihrer langen Ruderstangen das Boot leicht über das flache Wasser bewegten. Es war, als sei die Welt und ihr Getümmel auf immer weit hinten am Lande zurückgeblieben. Die Stille war magisch, das Verschmelzen der weichen Reinheit des Himmels mit der hellen Ruhe des Sees entzückend. In vollkommener Bequemlichkeit im Boote installiert, der Major und seine Tochter auf der einen, der Geistliche und seine Mutter auf der anderen Seite und Ellen und der junge Pedgift zwischen beiden, schaukelte die Gesellschaft sanft dem kleinen Inselneste am Ende der Breite zu. Miss Milroy schwamm in Entzücken, Ellen war begeistert und der Major vergaß seine Uhr. Jeder empfand auf seine Weise die Ruhe und Schönheit des Anblicks. Mrs. Pentecost fühlte sie auf ihre Art wie eine Hellseherin mit geschlossenen Augen. »Sehen Sie sich um, Mr. Armadale«, flüsterte der junge Pedgift. »Ich glaube, der Pastor beginnt sich zu amüsieren.« In der Tat zeigte sich in diesem Augenblicke eine ungewohnte Munterkeit im Wesen des Geistlichen, offenbar der Vorläufer einer kommenden Rede. Wie ein Vogel bewegte er den Kopf von einer Seite zur anderen, er räusperte sich, faltete die Hände und blickte mit milder Teilnahme auf die Gesellschaft. Das Vergnügtwerden hatte bei diesem vortrefflichen Menschen eine beunruhigende Ähnlichkeit mit den letzten Vorbereitungen zur Kanzelbesteigung. »Selbst in dieser friedlichen Stille«, sagte seine Ehrwürden mit seiner ersten Bemerkung zur Unterhaltung der Gesellschaft beitragend, »wird das christliche Gemüt gewissermaßen von einem Extrem zum anderen geführt und mächtiglich an die Wandelbarkeit aller irdischen Freuden erinnert. Wie wäre es, wenn diese Ruhe nicht fortdauerte, wenn sich die Winde erhöben und die Gewässer empörten?« »Sie brauchen sich deshalb nicht zu ängstigen, Sir«, sagte der junge Pedgift. »Der Juni ist hier die günstigste Jahreszeit und Sie können schwimmen.« Mrs. Pentecost, von der unmittelbaren Nähe ihres Sohnes wahrscheinlich magnetisch berührt, öffnete plötzlich die Augen und fragte mit ihrem gewohnten Eifer, »Was sagt mein Sohn?« Seine Ehrwürden wiederholte seine Worte in dem Tone, der dem Gebrechen seiner Mutter entsprach. Die alte Dame nickte hohen Beifall und verfolgte den Gedankengang ihres Sohnes vermittels eines Zitats. »Ach«, seufzte Mrs. Pentecost mit unaussprechlichem Behagen, »er reitet auf dem Sturmwind, Sammy, und lenket den Sturm.« »Edle Worte«, entgegnete seiner Ehrwürden, »edle und tröstende Worte. »Hören Sie«, flüsterte Ellen, »was machen wir, wenn er sich noch lange in dieser Weise ergeht?« »Ich sagte dir wohl, Papa, dass es gewagt sei, Sie einzuladen«, fügte Miss Milroy ebenfalls flüsternd hinzu. »Mein liebes Kind«, stellte ihr der Major vor, »wir kannten sonst niemanden in der Umgebung, und da Mr. Armadale uns gütig anbot, unsere Freunde mitzubringen, blieb uns ja nichts anderes übrig.« »Wir können das Boot nicht umkippen«, bemerkte der junge Pedgift mit teuflischem Ernst. »Es ist unglücklicherweise ein Rettungsboot. Darf ich den Vorschlag wagen, Mr. Armadale, dass Sie dem geistlichen Herrn etwas in den Mund stecken? Es ist fast 3 Uhr. Was meinen Sie, sollen wir zu Tische läuten, Sir?« Noch nie war der rechte Mann mehr an dem rechten Platze als der junge Pedgift bei diesem Picknick. In 10 Minuten lag das Boot in dem Schilfe still. Die Proviantkörbe von Thorpe Ambrose wurden auf dem Kajütendache ausgepackt und dem Strome der Beredsamkeit des geistlichen Herrn war damit für heute Einhalt getan. Wie unermesslich wichtig in seinen moralischen Folgen und darum wie lobenswert an sich ist das Essen und Trinken. Die gesellschaftlichen Tugenden finden ihren Mittelpunkt im Magen. Ein Mann, der nach seinem Mittagessen nicht ein besserer Gatte, Vater oder Bruder ist, muss, unter uns gesagt, ein unheilbar lasterhafter Mensch sein. Welche verborgenen Charakterzüge entfalten sich, welche schlummernden Liebenswürdigkeiten erwachen nicht über Tische? Beim Öffnen der Proviantkörbe von Thorpe Ambrose ergoss sich eine süße Geselligkeit, ein Sprössling jener glücklichen Verbindung von Zivilisation und Mrs. Gripper, über unsere Lustpartie und schmolz die widerstrebenden Elemente, aus denen diese bisher zusammengesetzt gewesen, zu einer lieblichen Mischung zusammen. Nun konnten seine Ehrwürden Mr. Samuel Pentecost, dessen Licht bis jetzt unter einem Scheffel gestanden, beweisen, dass er etwas tun könne, indem er bewies, dass er zu essen vermochte. Nun glänzte Mr. Pedgift heller als je durch Perlen von kausistischem Humor und durch seine Unerschöpflichkeit an gesellschaftlichen Hilfsquellen. Nun bewiesen der Squire und der reizende weibliche Gast des Squires die dreifache Verbindung von sprudelndem Champagner, kühner werdender Liebe und den Augen in deren Wörterbuch das Nein fehlt. Nun tauchten in der Erinnerung des Majors frohe alte Zeiten auf und lustige alte Geschichten, die seit Jahren nicht erzählt wurden, fanden den Weg auf seine Lippen. Und nun zeigte sich Mrs. Pentecost in der vollen Stärke ihrer schätzenswerten Mütterlichkeit, indem sie eine überschüssige Gabel ergriff und dieses nützliche Instrument unablässig zwischen den ausgesuchtesten Bissen der ganzen Versammlung von Schüsseln und den wenigen leeren Stellen auf den Tellern des ehrwürdigen Pfarrers spielen ließ. »Lachen Sie nicht über meinen Sohn«, schrie die alte Dame, die Heiterkeit bemerkend, die ihr Verfahren unter der Gesellschaft hervorrief. »Es ist meine Schuld, der arme, liebe Junge, ich bringe ihn zum Essen.« Und dennoch gibt es Leute auf dieser Welt, die, wenn sie Tugenden sich an der Speisetafel entfalten sehen, wie solche sich nirgend anderswo entfalten, das herrliche Privilegium des Essens mit jenen kleinen Leiden des menschlichen Lebens in eine Kategorie stellen können, die uns die Notwendigkeit auferlegt, wie zum Beispiel das Zuknöpfen der Weste oder das Zuschnüren des Korsetts. Einem solchen Ungeheuer vertraue man nimmer seine zarten Geheimnisse an, weder Gefühle der Liebe noch des Hasses, weder der Hoffnung noch der Furcht. Sein Herz wird von seinem Magen nicht gebessert und die gesellschaftlichen Tugenden leben nicht in ihm. Die letzten warmen Stunden des Tages und die ersten kühlen Lüfte des langen Sommerabends begegneten sich, ehe alle die Schüsseln abgeräumt und die Flaschen so leer waren, wie Flaschen es sein sollen. Als man in dieses Stadium gelangte, blickte die Picknick-Partie träge nach Pedgift Junior hinüber, um von ihm zu erfahren, was nun zunächst geschehen solle. Wie immer war dieser unerschöpfliche Würdenträger allen Anforderungen an ihn gewachsen, ehe noch ein Mitglied der Gesellschaft ihn fragen konnte, welche Unterhaltung an die Reihe kommen sollte, hatte er sie schon in Bereitschaft. »Lieben Sie die Musik auf dem Wasser, Miss Milroy?« fragte er in der leichtesten und liebenswürdigsten Weise. Miss Milroy vergötterte die Musik auf dem Wasser sowohl als zu Lande, den einen Fall immer ausgenommen, wenn sie die Kunst selbst zu Hause auf dem Klavier üben musste. »Zu vorderst müssen wir uns aus dem Schilf herausarbeiten«, sagte der junge Pettgift. Er erteilte den Bootsleuten seine Befehle, tauchte behende in die kleine Kajüte hinab und kam mit einer Ziehharmonika in der Hand wieder zum Vorschein. »Hübsch, Miss Milroy, nicht wahr?« sagte er, auf seinen Namenszug deutend, der in Perlmutter auf dem Instrument eingelegt war. »Ich heiße Augustus wie mein Vater. Einige meiner Freunde streichen das A und nennen mich Gustus Junior. Ein mäßiger Witz reicht weit unter Freunden, nicht wahr, Mr. Armadale? Ich singe ein wenig, meine Herren und Damen, und begleite mich selber, und wenn Sie es wünschen, wird es mich stolz und glücklich machen, Ihnen mein Bestes zu produzieren.« »Halt!« rief Mrs. Pentecost, »ich schwärme für Musik!« Mit dieser fürchterlichen Verkündung öffnete die alte Dame eine gewaltige Ledertasche, von der sie sich Tag und Nacht nicht trennte, und nahm ein Hörrohr von jener altmodischen Form heraus, welche die Mitte hielt zwischen Horn und Trompete. »Für gewöhnlich bediene ich mich nicht gern dieses Instruments«, rief Mrs. Pentecost, »weil ich fürchte, es könnte mich tauber machen, als ich es schon bin. Aber ich kann und will mir die Musik nicht nehmen lassen. Ich schwärme für Musik. Wenn du das andere Ende halten willst, Sammy, so will ich dies in mein Ohr stecken. Neely, mein Kind, lassen Sie ihn beginnen.« Der junge Pettgift litt nicht an Verlegenheit oder Schüchternheit. Er begann sofort nicht etwa mit Liedern von der neuen, leichten Art, wie man sie von seinem Alter und seinem Charakter hätte erwarten dürfen, sondern mit deklamatorischen und patriotischen Dithyramben, welche in jene kühne und rauschende Musik gesetzt waren, wie sie die Engländer im Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts liebten und, wenn sie ihnen vorgeführt wird, noch immer lieben. »Der Tod Marmions, die Schlacht auf dem Baltischen Meer, die Bucht von Biscaya, Nelson in verschiedenartigen Kompositionen, wie der selige Brahm sie gab, dies waren die Gesänge, in denen die brausende Ziehharmonika und des jungen Pettgifts greller Tenor miteinander verschwelgten. »Sagen Sie mir, wenn Sie genug davon haben, meine Damen und Herren«, sprach der rechtsgelehrte Troubadour, »ich bin nicht eitel. Möchten Sie zur Abwechslung etwas Gefühl haben? Soll ich mit dem Mistelzweig und der armen Mary Ann vielleicht schließen?« Nachdem er seine Zuhörer durch diese beiden letzten heiteren Melodien erfreut hatte, ersuchte Pettgift die übrige Gesellschaft ehrfurchtsvoll, seinem Beispiele zu folgen, und erbot sich zugleich, ein laufendes Akkompagnement dazu zu improvisieren, wenn der Sänger ihm nur den Grundton anzugeben die Güte haben wolle. »Fahre doch jemand fort«, rief Mrs. Pentecost eifrig. »Ich wiederhole ihn, ich schwärme für Musik. Wir haben noch nicht zur Hälfte genug gehabt, wie, Sammy?« Der geistliche Herr gab keine Antwort. Der unglückliche Mann hatte seine Gründe, nicht gerade in seiner Brust, sondern etwas weiter unten, um inmitten der allgemeinen Fröhlichkeit und des allgemeinen Beifalls zu schweigen. »Du arme Menschheit, selbst die mütterliche Liebe kann durch die irdische Trüglichkeit der Dinge vergällt werden. Seiner vortrefflichen Mutter bereits für vieles verpflichtet, hatte seine Ehrwürden ihr jetzt noch eine starke Indigestion zu verdanken. Indessen bemerkte noch niemand die Zeichen und Merkmale des inneren Aufruhrs im Gesichte des geistlichen Herrn. Jedermann war beschäftigt, jeden um ein Lied zu bitten. Miss Milroy bat den Gastgeber, »Bitte, singen Sie etwas, Mr. Armadale«, sagte sie, »ich möchte Sie so gern hören.« Wenn Sie einmal den Anfang gemacht, Sir, fügte der heitere Pedgift hinzu, werden Sie die Fortsetzung außerordentlich leicht finden. Die Musik ist eine Wissenschaft, die man gleich anfangs bei der Kehle packen muss. Mit dem größten Vergnügen, erwiderte Alan in seiner gutmütigen Art. Ich weiß eine Masse von Liedern, aber das Schlimmste dabei ist, dass mir die Worte entfallen. Ob ich wohl imstande sein werde, mich auf ein einziges von Moores Liedern zu besinnen? Meine liebe Mutter fand Gefallen daran, mich, als ich noch ein kleiner Bursche war, Moores Lieder singen zu lehren. Wessen Lieder? Fragte Mrs. Pentecost. Moores? Aha, ich weiß den Tom Moore auswendig. In diesem Falle werden Sie vielleicht die Güte haben, mir zu Hilfe zu kommen, Madame, wenn mein Gedächtnis mir den Dienst versagt, erwiderte Alan. Ich will die leichteste Melodie in der ganzen Sammlung wählen, wenn Sie erlauben. Sie ist jedem bekannt. Evelyns Laube. Ich bin im Allgemeinen mit den Volksmelodien von England, Schottland und Irland vertraut, sagte Pedgift Junior. Mit dem größten Vergnügen will ich Sie begleiten, Sir. So, das ist ungefähr die richtige Weise. Er setzte sich mit gekreuzten Beinen auf das Dach der Kajüte und brach in eine komplizierte musikalische Improvisation aus, die wunderbar anzuhören war. Ein Gemisch von Kadenzen und Ächzen, ein Hopser durch einen Grabgesang gehoben, ein Grabgesang durch einen Hopser erheitert. »So ist recht«, sagte der junge Pedgift mit seinem Lächeln der höchsten Zuversicht. »Losgeschossen, Sir!« Mrs. Pentecost erhob ihre Trompete und Alan seine Stimme. »O weinet um die Stunde, wenn zu Evelyns Laube!« Er hielt inne, die Begleitung hielt inne, die Zuhörer warteten. »Äußerst merkwürdig«, sagte Alan. »Ich dachte, ich hätte die nächste Zeile auf der Zunge, und jetzt scheint sie mir entfallen zu sein. Ich will noch einmal von vorn anfangen, wenn Sie nichts dawider haben.« »O weinet um die Stunde, wenn zu Evelyns Laube!« »Mit falschen Schwüren trat heran der Ritter aus dem Tale«, half Mrs. Pentecost ein. »Danke, Madam«, sagte Alan, »jetzt wird es gehen.« »O weinet um die Stunde, wenn zu Evelyns Laube mit falschen Schwüren trat heran der Ritter aus dem Tale. Hell schien der Mond.« »Nein«, sagte Mrs. Pentecost. »Ich bitte um Verzeihung, Madame«, sagte Alan, »hell schien der Mond.« »Es fiel dem Monde gar nicht ein«, sagte Mrs. Pentecost. In der Voraussicht eines Streites beharrte Pedgift Junior im Interesse der Harmonie bei einer Sotto-Voce-Begleitung. »Das sind Moores eigene Worte, Madame«, sagte Alan in dem Exemplar seiner Melodien, welches meine Mutter besaß. »Dann stand es falsch im Exemplar Ihrer Mutter«, entgegnete Mrs. Pentecost. »Habe ich Ihnen nicht soeben gesagt, dass ich den Tom Moore auswendig weiß?« Die friedenstiftende Ziehharmonika säuselte und stöhnte noch immer in Moll. »Nun, was hat denn der Mond sonst getan?«, fragte Alan in Verzweiflung. »Das, was der Mond tun musste, Sir, oder Tom Moore würde es nicht so geschrieben haben«, entgegnete Mrs. Pentecost. »Dem Himmel dieser Nacht der Mond entzog sein Licht, und um die Schande weint er Evelyns.« »Ich wollte, der junge Mann stellte das Spielen ein«, setzte Mrs. Pentecost hinzu, ihre zunehmende Ärgerlichkeit an Gustus Junior auslassend. »Ich habe genug von ihm. Er kitzelt mir die Ohren.« »Sie machen mich stolz, Madame«, sagte der freche Pedgift. »Die ganze Wissenschaft der Musik besteht im Ohrenkitzel.« »Es scheint, wir geraten in eine Art von Streit«, bemerkte der Major gelassen. »Wäre es nicht besser, wenn Mr. Armadale mit seinem Liede fortführe?« »Bitte fahren Sie fort, Mr. Armadale«, sprach die Tochter. »Bitte, Mr. Pedgift, fahren Sie fort.« »Der eine weiß die Worte nicht und der andere kennt die Melodie nicht«, sagte Mrs. Pentecost. »Lasst Sie fortfahren, wenn Sie können.« »Tut mir leid, Ihre Wünsche zu vereiteln, Madame«, sagte Pedgift Junior. »Ich meine, Styles, bin bereit fortzufahren, solange es den Herrschaften beliebt. Also, Mr. Armadale.« Alan öffnete die Lippen, um da wieder anzufangen, wo er abgebrochen hatte. Ehe er jedoch einen Ton herausbringen konnte, stand plötzlich der Geistliche mit todesbleichem Antlitze auf und presste die Hand auf die mittlere Region seiner Weste. »Was gibt's?« rief die ganze Gesellschaft im Chor. »Ich fühle mich überaus unwohl«, sagte seine Ehrwürden Mr. Samuel Pentecost. Augenblicklich war das Boot in einem Zustande der Verwirrung. Evelyns Laube erstarb auf Ellens Lippen und selbst die unheilvolle Ziehharmonika des jungen Pettgift war endlich zum Schweigen gebracht. Indes war der Alarm ganz überflüssig. Mrs. Pentecosts Sohn besaß eine Mutter und diese Mutter hatte eine Ledertasche. In 2 Minuten hatte die Heilkunst die Stelle der allgemeinen Aufmerksamkeit eingenommen, welche bisher die Musik inne gehabt hatte. »Reibe dir's ein wenig, Sammy«, sagte Mrs. Pentecost. »Ich will die Flaschen herausnehmen und dir etwas eingeben.« »Es ist ein armer Magen, Herr Major. Halte mir jemand das Hörrohr und lassen Sie das Boot stillstehen. Nehmen Sie diese Flasche, Neely, liebes Kind, und Sie diese, Mr. Armadale, und gebt sie mir her, so wie ich sie brauche. Ach, mein armer, lieber Junge, ich weiß wohl, was ihm fehlt.« »Es fehlt ihm an Kräften hier, Major. Kalt, sauer und schlaff. Ingwer zum Wärmen, Soda zur Herstellung, flüssiges Salz zur Stärkung. Hier, Sammy, trink es, ehe es flau wird, und dann geh und lege dich in der Hundehütte dort nieder, die man hier die Kajüte nennt.« »Keine Musik mehr«, sagte Mrs. Pentecost, mahnend den Finger gegen den Eigentümer der Ziehharmonika erhebend. »Außer etwa einer Hymne, dann habe ich nichts dagegen.« Da niemand in der passenden Gemütsstimmung zu sein schien, um eine Hymne zu singen, griff der hochbegabte Pettgift in seinen Schatz von Lokalkenntnissen und brachte eine neue Idee zum Vorschein. Der Kurs des Bootes ward unter seiner Anweisung augenblicklich verändert. In wenigen Minuten sah sich die Gesellschaft in einer kleinen Inselbucht, an deren äußerstem Ende eine einsame Hütte stand und wo ein förmlicher Schilfwald rings alle Aussicht ausschloss. »Was sagen Sie dazu, meine Herrschaften, wenn wir ans Land stiegen und uns einmal solch eine Schilfschneiderhütte ansehen?« fragte Pettgift. »Wir sagen ja dazu, das versteht sich«, erwiderte Ellen. »Ich fürchte, unser Vergnügen hat durch Mr. Pentecosts Krankheit und Mrs. Pentecosts Ledertasche einen kleinen Dämpfer erhalten«, setzte er flüsternd zu Miss Milroy gewendet hinzu. »Eine derartige kleine Veränderung ist genau das, was uns wieder in das rechte Geleise bringen wird.« Er und der junge Pettgift halfen Miss Milroy aus dem Boote. Mrs. Pentecost saß, die Ledertasche auf dem Schoße, regungslos wie die ägyptische Sphinx, und hielt Wache über Sammy in der Kajüte. »Wir müssen die Fröhlichkeit im Gange erhalten, Sir«, sagte Alan, während er dem Major beim Aussteigen behülflich war. »Wir sind mit unserem Amüsement noch nicht halb zu Ende.« Seine Stimme bestätigte seine feste Überzeugung von solcher Perspektive so kräftig, dass selbst Mrs. Pentecost ihn hörte und unheilverkündend das Haupt schüttelte. »Ach«, seufzte die Mutter des Geistlichen, »wenn Sie so alt wie ich wären, junger Herr, so würden Sie nicht ganz so fest an das Vergnügen des Tages glauben.« So sprach die Voreiligkeit der Jugend tadelnd das vorsichtige Alter. Die negative Ansicht ist allbekannt in der ganzen Welt die sicherste, und die pentekostische Philosophie erweist sich im Allgemeinen folglich als die richtige. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Oktober 2023.